Ja, in den ersten Monaten des Jahres 1906 sah es so aus, als habe der Sumpf selbst den Kongress erfasst. Am Anfang der Affäre standen Postkarten an diversen Parlamentarier. Auf einer Seite befand sich die Zeichnung einer schwarzen Hand, darunter die Worte »Nur noch 4 Tage«. Die Karten lösten im Kongress einige Unruhe aus. Die Abgeordneten zerbrachen sich die Köpfe, berichtete der Cleveland Plain Dealer, was sie wohl getan haben mochten, dass ihnen die Feindschaft der Black Hand einbrachte. 2 Tage später kamen weitere Postkarten. Wieder prangte darauf ein schwarzer Handabdruck, zusammen mit den Worten »Nur noch 2 Tage«. Der Countdown löste Nervenschwäche unter den Volksvertretern aus. Die Sicherheitsvorkehrungen in und um das Kapitol wurden verschärft. Am nächsten Tag stand auf den Karten nur noch 1 Tag. Am nächsten Tag, der ganze Kongress war starr vor Angst, traf ein letzter Schwung Karten ein. Das Geheimnis war gelüftet. Keine schwarzen Hände mehr, stand darauf. Nehmen Sie Seife von Blanks. Es war nur eine Werbekampagne gewesen. Der Schreck im Kongress löste sich in Gelächter auf. Doch weiter nördlich, im beschaulichen Springfield, Massachusetts, entspann sich ein weitaus aufschlussreicherer Fall. In jenem Winter flatterte ein Brief der Black Hand ins Haus von Revolverkönig Daniel B. Wesson, Mitgründer des Waffenherstellers Smith & Wesson. Mit Hilfe von Wessons Waffen waren der Bürgerkrieg gewonnen und der Westen erobert worden. Im reifen Alter von 81 Jahren genoss er nun in großem Stil die Früchte seiner Arbeit. Der über 30 Millionen schwere Waffenmogul hatte einen Gutteil seines Vermögens in sein riesiges Haus gesteckt, ein prachtvolles Gemäuer, das so mancher mit einem großen Hotel verwechselte. Die Drohungen jagten dem alten Mann fürchterliche Angst ein. Polizisten und Privatdetektive umschwärmten die Villa und kontrollierten jeden, der sich dem Eingang näherte. Im Gebüsch verbarg sich ein 50 der erfahrensten Männer des Police Departments, meldete die Washington Post. Der Streifenpolizist Simon J. Connery spielte dabei eine besonders dramatische Rolle. Eines Abends betrat er die Villa, legte einen falschen Bart und einen von Wessons Anzügen an und übte einige Minuten den gebieterischen Tonfall des Millionärs ein. Dann wurde Wessons von 2 prächtigen Pferden gezogener Landauer vor die Tür bestellt. Connery trat heraus und rief theatralisch: »Zur Ecke Library und Caro Street!« Erpresser oder Mörder traten jedoch nicht auf den Plan. Doch der zutiefst verängstigte Industrielle wagte sich nicht mehr vor die Tür. Im Laufe der Wochen hielten seine Nerven der Belastung nicht mehr stand. Wesson verstarb am 4. August. Der Gerichtsmediziner stellte neurotisch bedingtes Herzversagen als Todesursache fest. Wesson wurde in Springfield beerdigt, in einer stählernen Gruft, um den Bund daran zu hindern, sich an seinen sterblichen Überresten zu vergreifen. Das Interessanteste am Fall Wesson war allerdings, welche Behörde zu seinem Schutz bestellt wurde, der U.S. Secret Service. Wie sich herausstellte, waren kurz nach Eingang des Drohbriefs bei Wesson Agenten des Secret Service aufgetaucht. Trotz der Erklärung, man sei für die Black Hand nicht zuständig. Wieso? Wo man doch Petrosinos dringende Bitte um exakt dieselbe Hilfe abgewiesen hatte. Der Verfasser der Drohbriefe, erläuterte der Boston Daily Globe, fällt unter die Gerichtsbarkeit des Bundes, da er die Briefe an Mr. Wesson per Post versandt hat. Aber, hätte Petrosino ausrufen können, das gilt doch auch für jeden Brief an arme Italiener. Der Fall Wesson verriet, was Petrosino spätestens 1906 sonnenklar war. Der Secret Service war sehr wohl bereit, Privatpersonen vor der Black Hand zu schützen, allerdings nur, wenn sie reich waren.